Aufgabe 5.1 D. Welche Funktionen haben diese Abteilungen in der Firma Hammer? Hören Sie das Gespräch und ordnen Sie zu. Herr Grimm, könnten Sie mir bitte noch etwas mehr über die Hammer GmbH erzählen? Wie Sie ja wissen, sind wir eine Maschinenbaufirma. Die wichtigste Abteilung bei uns ist also die Entwicklung und Konstruktion. Die Projektingenieure in dieser Abteilung besprechen mit den Kunden, was diese genau haben möchten und entwickeln dann entsprechende Produkte. Das Konstruktionsbüro baut die Prototypen. Und die Abteilung Fertigung und Montage montiert die Produkte dann? Ja, genau. Und zwar fertigen wir nach dem Just-in-Time-System. Das bedeutet, dass unsere Lieferanten das richtige Produktionsmaterial zum richtigen Zeitpunkt und in der richtigen Menge an den Fertigungsort liefern müssen. Das spart Geld. Wir kaufen nämlich nur das ein, was wir brauchen, und wir haben keine hohen Lagerkosten. Ach so, ich verstehe. Und wer organisiert das? Das alles macht die Abteilung Materialwirtschaft und Logistik. Dabei arbeitet sie natürlich eng mit den Abteilungen Entwicklung und Konstruktion zusammen. Diese Abteilungen informieren Sie, welches Rohmaterial Sie brauchen und zu welchem Termin. Aha, und der Vertrieb verkauft dann die Produkte, richtig? Ja, durch sein Netz von Außendienstmitarbeitern. Die Mitarbeiter im Außendienst betreuen unsere Stammkunden, suchen aber auch immer neue Kunden. Dafür ist das Marketing natürlich auch ganz wichtig.